Zeim arbeitet bei einem renommierten Londoner Auktionshaus. Dort wird gerade die Versteigerung von Goyas Gemälde Der Flug der Hexen vorbereitet. Ein telefonisches Gebot, 26 Millionen. 26 sind geboten, 27 von der Lady am Gang. Dass Zeim ein Spieler ist und immer zu Schulden hat, lässt er sich auf einen abenteuerlichen Plan ein. Mit einer Gangsterbande will er das wertvolle Bild während der Versteigerung stehlen. Verkauf an die Nummer 104. Die Hektik und das Chaos nutzt Simon, um das Gemälde zu schnappen. Jeder Schritt, jeder Handgriff wurde präzise geplant und einstudiert. Und dennoch kommt es zu einem unvorgesehenen Zwischenfall. Nein, bitte nicht. Simon wird am Kopf getroffen. Die Folge ist ein partieller Gedächtnisverlust. Das Gemälde ist verschwunden. Als er aus dem Krankenhaus entlassen wird, erwarten ihn seine Kumpanen, foltern ihn, doch er kann sich an nichts mehr erinnern. Deshalb bringen sie ihn zu einer Psychologin, die sich auf Hypnose spezialisiert hat. Ich möchte, dass Sie die Augen schließen und sich vorstellen, Sie wären in einem Fahrstuhl. Einem großen Fahrstuhl mit Samt an den Wänden und dicken Teppichen. Und während sich die Türen schließen, werden Ihre Augenlider immer schwerer. Trance ist ein Psychothriller im wahrsten Sinne des Wortes. Hier begleitet man tatsächlich einen Mann bei seinem Trip ins eigene Unbewusste. Doch belässt es Danny Boyle nicht bei dieser Bewusstseinsreise. Die schöne Psychologin Elizabeth entwickelt sich immer mehr zur femme fatale. Sie verbündet sich mit Simon, scheint aber gleichzeitig ein ganz eigenes Spiel zu spielen. Hallo? Ich bin's. Simon? Wo bist du? Ich bin in Franks Haus. Oh Gott, was machst du da? Elizabeth, die wollen mich umbringen. Nein. Doch, wirklich. Du hattest recht, sie haben es von Anfang an so geplant, verstehst du? Deswegen musste ich das Gemälde verstecken. Simon, beruhige dich. Wo bist du jetzt? Im Flur, die Türen sind verschlossen. Alle Türen sind verschlossen. Geh nach oben in Franks Schlafzimmer. Elizabeth wird immer mehr zur Marionettenmeisterin von Simon Zandeln. Mit ihren psychologischen Fähigkeiten manipuliert sie ihn. Mit ihren Reizen verführt sie Frank, den Boss der Gangsterbande. In diesem farbigen Film noir muss auch der Zuschauer auf der Hut sein, klaren Kopf bewahren, um bei diesem Spiel mit den verschiedenen Realitäts- und Manipulationsebenen nicht den Überblick zu verlieren.